Die Mosaikwand Gemälde mit den Sonnenporträts und Bildnissen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il wurden in verschiedenen Einheiten errichtet. Die Mosaikwandgemälde mit dem Sonnenporträt von Kim Il-sung und Kim Jong-il unter dem Motto »Der große Führergenosse Kim Il-sung weilt auf ewig unter uns« und »Der große Führergenosse Kim Jong-il weilt auf ewig unter uns« wurden im Jugend-Kolin-Bergwerk Chun-sung und ein Mosaikwandgemälde mit den Antlitzen von Kim Il-sung und Kim Jong-il unter den Arbeiten des Vereinigten Elektrolokomotivenwerkes Kim Jong-te wurde im Lokomotivendepot Shin-sung-chun errichtet. Und das Mosaikwandgemälde Reiche Ernte im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Taesong-Kreis Pyok-sung zeugt von der glühenden Sehnsucht und der Hochachtung der Werktätigen des Landwirtschaftsbetriebes vor Kim Il-sung und Kim Jong-il, die sich ohne Rast und Ruhe große Mühe um die reiche Ernte gegeben hatten. Die Mosaikwandgemälde wurden in den betreffenden Einheiten enthüllt.